Deutschlandfunk, Studiozeit. Heute aus Religion und Gesellschaft. Hören Sie nun den zweiten Teil unserer Sendung zwischen Ablehnung und Anpassung, Christen im Dritten Reich. Eine Sendung von Martin Höllen. Der zweite Teil beginnt mit der Erinnerung an die sogenannten Devisen- und Sittlichkeitsprozesse durch die NS-Justiz. Betroffen waren vornehmlich einige katholische Laienbrüdergenossenschaften mit einem Schwerpunkt im Rheinland. Die eigentlichen Prozesse wurden, gemessen an der damaligen Rechtslage, noch weitgehend korrekt geführt. Das Regime suchte aber, zum Beispiel durch gezielte Zuarbeit der Gestapo und durch Sonderstaatsanwaltschaften, die Zahl der Ermittlungen möglichst hochzutreiben. So gab es Fälle, in denen der Vorwurf von Sittlichkeitsverbrechen auch gegen unbescholtene, politisch jedoch missliebige Priester erhoben wurde. Insgesamt registrierte die Justiz mehr als 1000 Ermittlungen, aber nur rund 250 Prozesse. Es handele sich, so Goebbels, keineswegs um bedauerliche Einzelerscheinungen, sondern um einen allgemeinen Sittenverfall, wie er in diesem erschreckenden und empörenden Ausmaß kaum noch einmal in der gesamten Kulturgeschichte der Menschheit festgestellt werden kann. Die katholische Kirche attackiert uns seit Jahren, und zwar den nationalsozialistischen Staat und die nationalsozialistische Bewegung mit Fürstenbriefen, in denen sie beweglich Klage über den angeblichen Sittenverfall unserer Zeit führt. Sie klagt über angebliche Missstände der Hitlerjugend. Welch eine Heuchelei angesichts der himmelschreienden sittlichen Verwilderung, wie die Prozesse eindeutig darstun in den katholischen Klöstern und in weiten Kreisen des katholischen Klerus breit gemacht haben. Der NS-Propagandaminister, der von Abertausenden solcher Fälle sprach, die zusammen aber nur einen Bruchteil des wahren Umfanges dieser sittlichen Verwilderung darstellten, dann weiter: Der Ekel steigt einem hoch, wenn man gezwungen ist, sich beruflich und amtlich mit diesen Unterlagen überhaupt zu beschäftigen. Und nun frage ich das deutsche Volk, kann man hier noch von Gottes Gnade reden? Oder hat von diesen verbrecherischen Elementen nicht das Teufel selbst offenbar Besitz ergriffen? Aufhängen verbrennt sie. Solche Lynchgelüste hatte Goebbels entfesselt. Der Führer wolle einen großen Feldzug gegen die Kirche und keine Gnade mehr. Der Führer rast gegen die Pfaffen, notierte Goebbels in jenen Wochen in seinem Tagebuch. Der von den Nazis aufgezogene Propagandafeldzug gegen die katholische Kirche hatte aber letztlich ein negatives Ergebnis. Es gelang kaum, den Zusammenhalt von Kirchenvolk und Amtskirche zu erschüttern. Zeitweilig beeinträchtigte die durch die Kampagne hervorgerufene innenpolitische Unruhe sogar die Aktionsfähigkeit des Regimes. Zu groß war, trotz der objektiv gegebenen Straftaten, die Diskrepanz zwischen der Zahl der Prozesse und Goebbels' Behauptungen, zu erkennbar wohl auch die Absicht, die Diffamierungskampagne vor allem wegen der regimekritischen Papstenzyklika gestartet zu haben. Wie suchten die katholischen Bischöfe in Deutschland überhaupt den Herausforderungen durch den Nationalsozialismus gerecht zu werden? Bei Hitlers Machtübernahme war Kardinal Adolf Bertram 74 Jahre alt. Traditions- und turnusgemäß lag bei ihm als Breslauer Oberhirten seit 1920 die Führung der Fuldaer Bischofskonferenz. Bis zum Jahresbeginn 1933 hatte Bertram die NS-Bewegung durchaus distanziert betrachtet, war dann jedoch mit einer auch im Episkopat kritisierten Schnelligkeit auf Verständigungskurs gegangen. Anders Konrad Graf von Preysing. Er hatte 1935 als 55-Jähriger das Bistum Berlin übernommen. In der ersten Zeit bemühte er sich noch um einen kirchenpolitischen Ausgleich mit der Regierung. Dieser Optimismus verflog aber sehr rasch, zumal Preysing schon 1933 einer der ganz wenigen Bischöfe gewesen war, der sich nicht von der Beschwichtigungsformel der Übergangsschwierigkeiten hatte beeindrucken lassen und für eine weiterhin scharfe Abgrenzung gegenüber den ideologischen Grundlagen des NS-Regimes plädierte. Der 1984 verstorbene Kirchenhistoriker und Jesuitenpater Ludwig Volk gelangte zu dem Urteil, unter den Deutschen der Hitlerzeit sei Preysing eine höchst seltene, im Kreis des Episkopats gar eine einmalige Erscheinung gewesen. Von keinem Anschluss oder Blitzkrieg geblendet, von keinem Blick ins Führerauge aus der Balance gebracht, durch keine Loyalitätsskrupel verwirrt, hat er wie ganz wenige seiner Landsleute dem Nationalsozialismus von Anbeginn hinter das Visier geschaut und sich in seiner radikalen Ablehnung durch nichts und niemand beirren lassen. Mit einem Wort ein geborener Stratege, ein Moltke geradezu, inmitten kriegsunkundiger Oberhirten, aber dennoch kein Feldherr und zudem, wie Moltke, ein großer Schweiger. Preysing ist es während der NS-Zeit nicht gelungen, eine Mehrheit im Episkopat hinter sich zu bringen und Kardinal Bertram zu einem Kurswechsel zu bewegen. Wohl konnte er sich zum Sprecher jener Bischöfe machen, die von der Eingabenpolitik weg zu einer öffentlichen Abwehrstrategie drängten, und in seinem eigenen Bistum hat er dies auch begrenzt zu realisieren versucht. Aber Pietät und Chorgeist bewirkten doch immer wieder, dass Bertram an der Spitze des Episkopats blieb und damit die alte Linie bis Kriegsende weiterverfolgte. Bertrams, wie es Pater Volk formulierte, ohnehin chronisches Bedenken der Inopportunität steigerte sich in der Kriegszeit durch die Angst vor dem Vorwurf der Feindbegünstigung zu einer lähmenden Skrupelhaftigkeit, deren schriftlicher Ausdruck Hitler klarmachen musste, dass Bertrams Loyalitätsbekundungen durchaus ernst gemeint waren und von dieser Seite keine schärferen Aktionen zu erwarten waren. Die kirchenpolitische Rolle, die der münstersche Bischof Clemens August Graf von Galen in der NS-Zeit spielte, ist mit dem erst posthum entstandenen Wort vom Löwen von Münster nur unzureichend beschrieben. Als Pfarrer in Berlin, wo er bis 1929 wirkte, gehörte er zum Rechtskatholizismus, stand in Verbindung mit Franz von Papen und zählte zu den Verfechtern der Dolchstoßlegende. Galen war ein scharfer Kritiker der Weimarer Verfassung, streng national und konservativ, strikt antiliberal und antisozialistisch, wovon nicht allein sein Buch »Die Pest des Laizismus« Zeugnis ablegte. Als er 1933 Bischof von Münster wurde, lag gerade in seiner unreflektierten Hinnahme der Hitlerregierung als weltlicher Obrigkeit der Ausgangspunkt seiner späteren Proteste, deren nationaler Grundakkord, so eine Bewertung des Historikers Rudolf Morsay, ihn stets von anderen bischöflichen Eingaben abhob. Neben Bertram und Galen waren im Episkopat wichtig natürlich auch der Freiburger Erzbischof Gröber und der Münchner Kardinal Faulhaber. Auch Michael von Faulhaber, seit 1917 Erzbischof von München, hatte der Weimarer Republik distanziert gegenübergestanden. Von der Erschütterung, die ihm die kampflose Kapitulation der bayerischen Monarchie im Ersten Weltkrieg bedeutete, hat er sich zeitlebens nicht mehr erholt. In Gestalt und Gehabe ein wahrer Kirchenfürst, so sein Biograf Volk, erblickten viele in dem monarchisch gesinnten Faulhaber einen Platzhalter der Wittelsbacher. Sein Blick war nicht nur 1933 bei der Machtergreifung getrübt. Noch 1936, als Faulhaber Hitler auf dem Obersalzberg besuchte, ließ er sich von der Pose des gottesfürchtigen Staatsmannes, dem die Vorsehung eine historische Mission aufgetragen hatte, über Gebühr beeindrucken. Selbst noch bei den NS-Verbrechen der Kriegsjahre glaubte Faulhaber, dass eigenmächtige Gefolgsleute, nicht jedoch Hitler selbst, dafür verantwortlich zu machen seien. Hitler blieb für ihn Träger der höchsten Staatsautorität, der gottgesetzten Obrigkeit. Die totale Konfrontation hat also im Dritten Reich kein einziger Oberhirte gesucht. Galen nicht und auch nicht Preysing. Einige wenige Bischöfe, besonders Preysing, hielten indes Kontakt zu Kreisen des politisch-militärischen Widerstandes, billigten vorsichtig deren Ideen. Für die den Staatsstreich und Tyrannenmord wagenden, bedeutete das freilich eine nicht geringe innere Unterstützung. Aber solcher nur von wenigen versuchter Regimesturz war eine Extremsituation. Oft sehr viel repräsentativer für die Wirklichkeit der Konflikte und auch die moralische Konfliktlage vieler Menschen war, wie es der Historiker Martin Broschardt ausdrückte, das Grenzgebiet von politischer und unpolitischer Resistenz. Solche Resistenz dürfte mithin wohl eher das Verhalten auch von Katholiken in der NS-Diktatur kennzeichnen. Thank you. und lösen diesen dunklen Bann. Deutbar war diese Zeile des Altenberger Wallfahrtsliedes damals auch auf das tödliche Unheil, das alles Fassbare sprengte. Bis heute ist die Haltung der katholischen Kirche zur Verfolgung und Ermordung der Juden das schwierigste Kapitel ihrer Geschichte in der NS-Zeit. Wie bei keinem anderen Komplex sind hier historische und politisch-moralische Betrachtungen ineinander verflochten. Die kirchenamtliche Position, die sich nach der Premiere von Rolf Hochhuths Stellvertreter 1963 mit seiner harten Attacke gegen das Schweigen des Papstes in meist pauschaler Zurückweisung der Anklagen erschöpfte, wurde seither zunehmend selbstkritischer. Ein Mann wie Dompropst Lichtenberg, der seit 1938 in der Berliner St. Hedwigskathedrale öffentlich für die Juden betete, war eben, auch wenn er sich von seinem Bischof gedeckt wusste, eine seltene Ausnahme. Als wenigstens bei einigen kirchlichen Stellen der Wissensstand über das Schicksal der in den Osten deportierten Juden und die Existenz von Vernichtungslagern zu deren Ermordung konkreter wurde und Papst Pius XII. In seiner Weihnachtsansprache 1942 verschlüsselt auf das Schicksal der Juden eingegangen war, drängte ihn der Berliner Bischof Preysing im März 1943 zu einem neuerlichen Appell, eine Bitte, welcher der Papst nicht entsprach. Im Juni 1943 legte Preysing, letztlich ebenfalls erfolglos, mehreren Mitbischöfen nahe, sich in bestimmtem Ton bei den Ministerien nach den katholischen Nicht-Ariern, aber auch nach den Gräueln an den Juden überhaupt zu erkundigen und mit öffentlichem Protest zu drohen. Gegen das Votum des Episkopatsvorsitzenden Bertram kam es jedoch zum sogenannten Dekalog-Hirtenbrief der deutschen Bischöfe vom September 1943, der zumindest implizit auch das Schicksal der Juden erwähnte. Er behandelte die 10 Gebote und konkretisierte diese auf die damalige Situation Deutschlands unter dem NS-Regime. Kein Volk, so betonten darin die deutschen Bischöfe, dürfe sich selbst zum Abgott machen, als ob sein Wille und nicht der Wille Gottes die Quelle aller Sittlichkeit und alles Rechtes sei. Tötung sei in sich schlecht, auch wenn sie angeblich im Interesse des Gemeinwohls verübt würde, an schuld- und wehrlosen Geistesschwachen und Kranken, an unheilbar Siechen und tödlich Verletzten, an erblich belasteten und lebensuntüchtigen Neugeborenen, an unschuldigen Geiseln und entwaffneten Kriegs- oder Strafgefangenen, an Menschen fremder Rassen und Abstammung. Auch die Obrigkeit, so die deutschen Bischöfe in ihrem Hirtenbrief weiter, könne und dürfe nur wirklich todeswürdige Verbrechen mit dem Tode bestrafen und ungerechte Angriffe auf das Vaterland mit Waffengewalt abwehren. Die Oberhirten fühlten sich verpflichtet, auch für die einzutreten, die sich am wenigsten selber helfen können, für die Jugend, der eine auskömmliche religiöse Führung und Betreuung gesichert werden muss, ohne fortgesetzte Hemmungen und Durchkreuzungen, für die schuldlosen Menschen, die nicht unseres Volkes und Blutes sind, für die Ausgesiedelten, für die Gefangenen oder fremdstämmigen Arbeiter, für deren Recht auf menschenwürdige Behandlung und auf sittliche und religiöse Betreuung. Es war dies das letzte Hirtenwort der deutschen Bischöfe im NS-Staat. Als der katholische Episkopat im August 1945 seinen ersten Nachkriegshirtenbrief formulierte, waren Lob für Gegnerschaft und abgestuftes Schuldbekenntnis eng miteinander verknüpft. Die Oberhirten dankten all den Priestern und all den Laien, die so zahlreich und so unerschrocken für Gottes Gesetz und Christi Lehre eingetreten seien. Im Kerker und durch Misshandlungen seien viele wahre Bekenner geworden. Viele hätten für ihre Überzeugung das Leben geopfert. Immer und immer wieder hätten sich Katholiken jeden Standes und Alters nicht gescheut, Volksgenossen fremden Stammes zu beschützen, zu verteidigen, ihnen christliche Liebe zu erweisen. Die Fuldaer Bischofskonferenz im August 1945 dann wörtlich: Katholisches Volk, wir freuen uns, dass du dich in so weitem Ausmaße von dem Götzendienst der brutalen Macht freigehalten hast. Wir freuen uns, dass so viele unseres Glaubens nie und nimmer ihr Knie vor Baal gebeugt haben. Wir freuen uns, dass diese gottlosen und unmenschlichen Lehren auch weit über den Kreis unserer katholischen Glaubensbrüder hinaus abgelehnt wurden. Und dennoch, Furchtbares ist schon vor dem Kriege in Deutschland und während des Krieges durch Deutsche in den besetzten Ländern geschehen. Wir beklagen es zutiefst. Viele Deutsche, auch aus unseren Reihen, haben sich von den falschen Lehren des Nationalsozialismus betören lassen, sind bei den Verbrechen gegen menschliche Freiheit und menschliche Würde gleichgültig geblieben. Viele leisteten durch ihre Haltung den Verbrechen Vorschub. Viele sind selber Verbrecher geworden. Schwere Verantwortung trifft jene, die aufgrund ihrer Stellung wissen konnten, was bei uns vorging, die durch ihren Einfluss solche Verbrechen hätten hindern können und es nicht getan haben, ja diese Verbrechen ermöglicht und sich dadurch mit den Verbrechern solidarisch erklärt haben. Dies war kein Schuldeingeständnis der Kirche als solcher. Und bedenklich erscheint in diesem Zusammenhang die Diskrepanz zwischen einer oft abwägenden Vorsichtigkeit während der Nazizeit und einer Härte, von der nach 1945 von katholischer Seite Kritik an den Alliierten geübt oder, unter Verdrängung der Ursachen, Probleme mit den Displaced Persons, den entwurzelten Ausländern, beklagt wurden. Der Wandel zu einer differenzierteren Würdigung des deutschen Katholizismus in der NS-Diktatur vollzog sich langsam, aber stetig. Der politischen Vergangenheitsbewältigung, einem der wesentlichen Elemente der 60er Jahre, entsprachen gleiche Vorgänge auf kirchlicher Ebene. Gefördert wurde nun die wissenschaftliche Erforschung jener Epoche. 1978 nannte es der damalige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Kölner Kardinal Höffner, beschämend, wie bedrückend wenig öffentliche Proteste kirchlicherseits gegen die Verfolgung und Ermordung der Juden erhoben wurden. 10 Jahre später gingen die Oberhirten in ihrer rückschauenden Kritik noch einen Schritt weiter. Als sich 1988 zum 50. Mal die sogenannte Reichskristallnacht, also die Novemberpogrome gegen die Juden 1938, jährte, verständigten sich die katholischen Bischöfe der Bundesrepublik, der DDR und Österreichs erstmals auf ein gemeinsames Wort. Die Last der Geschichte annehmen, mahnten sie und fragten: Aber genügten Gewissensbildung und weltanschauliche Immunisierung angesichts brennender Synagogen und tausender misshandelter jüdischer Mitbürger? Wäre nicht öffentlicher Protest eine weit sichtbare Geste der Mitmenschlichkeit und Anteilnahme der vom Wächteramt der Kirche geschuldete Dienst gewesen? 1995, zum 50. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz, erklärten die katholischen Bischöfe Deutschlands: Versagen und Schuld der damaligen Zeit haben auch eine kirchliche Dimension. Und in einem Wort zum Gedenken an das Kriegsende äußerte die Deutsche Bischofskonferenz neben der dankbaren Erinnerung an die katholischen Gegner und Opfer des Nationalsozialismus: Können und wollen wir freilich nicht übersehen, dass es auch innerhalb der katholischen Kirche unkluges Schweigen und falsche Zurückhaltung, ängstliche Reaktion und schuldhaftes Versagen gegeben hat. Mit unseren Vorgängern im bischöflichen Amt stehen wir vor der Frage, ob der Protest der Kirche immer genügend deutlich gewesen ist, um den menschenverachtenden Maßnahmen Einhalt zu gebieten und die Widerstandskraft der Christen und der ganzen Bevölkerung zu stärken. Hier sind Mängel, Fehler und Widersprüche zu verzeichnen. Es gab das eindeutige Nein zur nationalsozialistischen Rassenideologie. Aber es gab keinen öffentlichen Aufschrei, als sie rücksichtslos ins Werk gesetzt wurde. Es bleibt eine schmerzliche Feststellung, dass gegen die Nürnberger Gesetze 1935 und nach der Reichspogromnacht 1938 nicht mit Entschiedenheit protestiert worden ist. Schmerzlich ist im Rückblick auch zu erkennen, dass die Bereitschaft, über die eigenen Belange hinaus auch für andere Verfolgte einzutreten, nicht von Anfang an genügend ausgeprägt war. In zahllosen, mit Standhaftigkeit durchgehaltenen Beschwerden und Eingaben wurde gegen Übergriffe auf die kirchliche Seelsorge protestiert. Mit nicht geringem Erfolg wurde versucht, die eigenen Gläubigen zusammenzuhalten und gegen nationalsozialistische Einflüsse zu immunisieren. Zugleich aber mangelte es auch an Mut, Kraft und Weitblick, um ebenso für diejenigen nachdrücklich einzutreten, die nicht zur Kirche gehörten oder gar weltanschaulich ihr Gegner waren. In der Studiozeit aus Religion und Gesellschaft hörten Sie den zweiten Teil unserer Sendung Zwischen Ablehnung und Anpassung – Christen im Dritten Reich. Der Autor war Martin Höllen. Die Redaktion der Sendung hatte Hartmut Kriege.